Kapitel 17. Wie Prophet IE geprüft wird. Prüfe sie anhand des Wortes. Jede Prophetie, die gegen das geschriebene Wort ist, muss abgelehnt werden. Gott wird nie seinem eigenen geschriebenen Wort widersprechen. Gottes Wort wird für immer bestehen. Wenn wir eine Prophetie prüfen, sollen wir nicht einen Vers aus dem Zusammenhang nehmen, um zu beweisen, dass die Weissagung wahr ist. Die Prophetie muss mit der gesamten Lehre des Wortes Gottes übereinstimmen. Wenn die Bibel nichts über das spezielle Thema der Prophetie sagt, dann müssen wir sicherstellen, dass nichts in der Schrift dagegen steht. Ich habe Menschen prophezeien hören, dass Gott die Schwierigkeiten versteht, durch die sie er in der Ehe geht und wie lange und geduldig sie er gelitten hat und dass er sie nun freisetzt, sodass sie er vom Ehepartner geschieden werden kann. Die Bibel sagt, dass Gott Scheidung hasst, darum wird diese Prophetie den Test mit der Heiligen Schrift nicht bestehen und ist abzulehnen. Wann immer eine Prophetie der Bibel widerspricht, besteht sie den Test nicht und ist keine wahre Prophetie. Aber was, wenn die Bibel gar nichts über das Thema sagt, über das prophezeit wurde? Menschen haben mir gesagt, dass eine Prophetie falsch sein muss, wenn es keine Lehre in der Bibel über das, was prophezeit wurde, gibt. Die Frage ist nicht, ob die Bibel über das Thema spricht, das prophezeit wurde, sondern ob die Prophetie der Schrift widerspricht. Ich sage diesen Menschen, dass die Bibel auch nichts über Autos, Flugzeuge und Geschirrspüler sagt, darum müssten sie folglich auch diese Dinge ablehnen und ihre Kleider mit der Hand waschen und zu Fuß gehen, anstatt zu fahren oder zu fliegen. Prophetie soll keine Furcht hervorrufen. Wir haben schon gesehen, dass Prophetie zur Erbauung, Ermutigung und zum Trost gegeben ist. Daher sollte Prophetie Menschen nie Angst machen. Selbst wenn Gott uns durch eine Prophetie warnen sollte, würden Hoffnung und Glaube dabei sein und sie würde keine Furcht hervorrufen. Die Furcht Gottes ist eine gesunde Furcht, die uns näher an ihn ziehen und Buße und Veränderung in unserem Leben hervorbringen wird. Der Feind arbeitet im Bereich der Furcht und kontrolliert Menschen durch Furcht. Gott ist Liebe und arbeitet im Bereich der Liebe. Ich bin felsenfest überzeugt, dass Gott seine Kinder diszipliniert und dass alle weisen und reifen Kinder Gottes beständig seine Disziplin suchen und nach Weisheit fragen werden, um richtig auf seine Disziplin zu antworten. Das war mein beständiges Gebet, seitdem ich ein Teenager war, und es wird mein Gebet sein bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Wie auch immer, es ist nicht der Zweck von Prophetie, Disziplin in die Gemeinde zu bringen. Der Vater diszipliniert seine Kinder und Gott hat der Gemeindeleitung der lokalen Gemeinde die Disziplin anvertraut, nicht der Gabe der Prophetie. Viele Male habe ich Menschen Prophetie missbrauchen sehen, indem sie Leute öffentlich korrigiert haben, sodass sie sich dadurch schlecht und ängstlich fühlten. Ich glaube nicht, dass dies biblische Prophetie ist, sondern aus dem Fleisch kommt. Prophetie soll nicht aus dem Fleisch beurteilt werden. Manchmal wird Gott etwas zu uns sagen, das gegen unsere natürlichen Fähigkeiten oder Wünsche geht. Wir dürfen eine Prophetie nicht danach beurteilen, ob wir uns vorstellen können oder nicht, dass sie zur Erfüllung kommt. Gott möchte, dass wir in seiner Stärke gehen, nicht in unserer eigenen. Manches, das Gott zu mir durch Prophetie gesprochen hatte, schien unmöglich erfüllbar zu sein. Als Gott Abraham sagte, er werde einen Sohn haben, war es menschlich gesehen unmöglich. Durch die Bibel hindurch können wir beobachten, dass Gott es liebt, schwache Gefäße zu benutzen, um seine Absichten zu erfüllen. Immer wieder sehen wir, dass dort, wo Dinge aus menschlicher Sicht unmöglich waren, Gottes Möglichkeiten ihren Anfang hatten. Dies ist das Leben aus Glauben, zu dem uns Gott berufen hat. Wir müssen uns immer erinnern, dass nichts unmöglich ist bei Gott, der Test ist nicht, ob wir fühlen, dass sich die Prophetie in unserem Leben erfüllen kann. Beurteile aus deinem Geist. Wir prüfen die Prophetie in unserem Geist, nicht in unserer Seele. Gottes Geist wohnt in uns und er wird unserem Geist Zeugnis geben, ob das Wort, das gesprochen wurde, von Gott ist oder nicht. Wenn du ein schlechtes und bedrückendes Gefühl in deinem Geist verspürst, lege die Prophetie einfach zur Seite, wenn du in deinem Geist verspürst, das Wort ist falsch oder du hast keinen Frieden darüber, lege es zur Seite. Manchmal prüfen Menschen ein prophetisches Wort mit der Bibel und nichts steht dagegen. Sie haben keine Zustimmung in ihrem Geist, aber sie fühlen auch nichts dagegen und wissen nicht, ob es von Gott ist oder nicht. In diesem Fall lege es am besten auf die Seite und frage Gott um eine Bestätigung. Die Bibel sagt, dass bei zwei oder drei Zeugen alle Dinge entschieden werden sollen. 2. Korinther 13, 1. Es ist kein Zeichen von Schwäche oder fehlendem Glauben, wenn wir Gott um eine Bestätigung seines Wortes bitten, wenn wir unsicher sind. Gott liebt seine Kinder, und wenn wir ihn mit aufrichtigem Herzen bitten, uns zu zeigen, ob die Prophetie von ihm ist oder nicht, wird er es sehr gerne tun. Oft, wenn ich das gelehrt habe, sagten mir Menschen, dass sie dieselbe Prophetie auch von einer anderen Person erhalten haben, die nichts darüber wusste. Lass von Gott gewählte Leiter das Wort prüfen. Wenn wir nicht sicher sind, ob eine Prophetie von Gott ist, nachdem wir sie mit der Bibel und in unserem Geist geprüft haben, sollten wir zu den Leitern sprechen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Oft wird Gott ihnen übernatürliche Weisheit geben und sie werden Dinge sehen, die wir nicht sehen können. Wichtig dabei ist, dass wir demütig und belehrbar sind. Gott wünscht sich für uns, dass wir in Bundbeziehungen miteinander stehen und er hat Struktur und Autorität in der Gemeinde aus gutem Grund gegeben. Wenn eine Prophetie den Test bestanden hat, wenn wir die Prophetie geprüft haben und wissen, dass es wirklich ein Wort von Gott ist, dann dürfen wir dem Feind nicht erlauben, dass er es von uns stiehlt und in schwierigen Zeiten Zweifel bringt. Prophetie darf nicht an Umständen in schwierigen Zeiten getestet werden, sondern auf die eben erwähnten Arten. Wenn Gott spricht, dann möchte er immer, dass seine Zusagen und Worte sich für uns erfüllen. Aber wir müssen lernen, mit Gott und seinen Absichten zusammenzuarbeiten, damit sich sein Wille und seine Versprechen erfüllen. Als ich vor fast 30 Jahren mit Gemeindegründungen begann und prophetisch diente, packte mich der Frust und ich wollte den prophetischen Dienst aufgeben. Ich hatte so viele Menschen gesehen, die Prophetien erhielten und dann ihr Leben weiterhin achtlos lebten und nicht ernsthaft mit Gott gingen. Oft war ihre Einstellung so, dass sie nun eine großartige Prophetie bekommen hatten, und es war daher nicht wichtig, wie sie ihr Leben lebten. Dies hat mein Herz so geschmerzt, dass ich zu prophezeien aufhören wollte. Aber dann beschloss ich, dass ich Gottes Volk lieber lehren will, wie man es richtig macht, anstatt aufzugeben. Durch die ganze Bibel hindurch finden wir dieses wunderbare Geheimnis von Gott und Menschen, die zusammenarbeiten. Gott wird nicht die Dinge tun, von denen er möchte, dass wir sie tun. Er hat ein Ziel und er möchte, dass wir mit ihm darin zusammenarbeiten und sein Königreich etabliert sehen. Wenn wir eine Prophetie erhalten, dann ist das der Beginn einer Reise, nicht das Ende. Und da beginnt auch unser Teil.